Money. Ich bin Fame und mein Swag ist outrageous. Guckt mal her, wie ich meinen Swagger aufdrehe. I go hard in the paint, so wie Dwight Howard. Deine Crew besteht aus dir und aus zwei Bauern. Du hast keinen Swag, ja das tut mir leid, Homie. 1000 Euro für nen Gig, ich werd reich, Homie. Auf dem Rugby-Shirt sind diverse Aufnäher. Ich bin Fame wegen meines schönen Aussehens. Und ich sehe keinen anderen, ich bin blind, Junge. Ich mach schnelles Geld, Sportwetten, Windhunde. Auf dem Autokühler ist ein schwarzes Pferd drauf. Neue Jeans sind mir 1000 Euro wert, wow. Denn ich kriege jetzt pro Auftritt 1000 Riesen. Ich bin High Homie Kush, Sour Diesel, Markus Niemann, Barneys, Macy's, Manhattan. Manu, lass uns shoppen gehen, Bracelets und Ketten. Casey zum Rebel, er hat Swag und ist gut drauf. Money Boy und Pottweiler, ja wir sehen gut aus. An der Kette hängt ein Iced Out, Donald Duck. Ich krieg pro Show, was ihr Pisse in nem Monat macht. Yeah, Casey Rebel, hört euch an, was ich zu sagen habe. Ich steig aus dem Benz und dreh den Swag auf. Ich ficke kurz deine Mutter, sag what up. Ey, fick deine Mami, oh. Money Boy, hast du das gehört? Das war Straßensprache. Ich sage dir, was du bekommst, mein Pimmel in deine Hasenscharte. Ich kille dich auf dem Beat von Walker Flocker Flame. Money Boys in the building, ein Opfer kommt ins Game. Und du redest von dein Swag is so official, Mr. Money Boy. Hast du ne Schwester? Ich will ficken. Swag Alarm, guck, ich schläge heute dein Swag Alarm. Beende deine Kackkarriere und dein Rapper-Wahn. Komm in deine Wohnung, gebe dir einen extremen Messerstich. Und wenn ich schon mal da bin, mach ich ein Sextape mit Schwesterchen. Denn Segway ist lächerlich, kommst du dir nicht behindert vor? Feierst du, was du machst? Hast du Scheiße in deinem Ohr? Du kleiner Nutensohn, hast wirklich gedacht, dass Rebbe was mit dir macht? Das wär wirklich gelacht. Ich ficke dich nur kurz und mach mich leise davon. Mache dich zum Affen auf deinem eigenen Song. Und du spielst jetzt den Macho für Frauen im Puff. Lass mal gut sein, ich hab Agro TV geguckt. Du kommst rein, jeder lacht, Sidos Props flasht jeden. Doch was soll's, das Produkt wie so oft endeklig. Ich verspüre bei deinem Videoblogs Fremdschämen und auf einmal werden deine Knie soft. Flan-Mädchen, du machst mit deinem Bling einen auf Mainstream. Du fickst grad mit keinem geringeren als Casey. Krutboss, du poppst mit deinem Sturkopf Hurenbock, ab heute Pottverbot im Ruhrpott. Manni, du bist Anfang 30 und das wird langsam peinlich. Du wolltest Rapper werden, jetzt frisst du Bastard-Scheiße. Möchte gern, hör auf zu labern, du bist hässlich. 10 Minuten 32 Spaß an deine Fresse. Diss mich, muss ich dir noch sagen, dass das behindert ist. In Wien wohnen über 10.000 Kurden, vergiss das nicht. Einfach mal so 32 Spaß aus Langeweile und Money Boy ist tot. Ha! Aber ganz ehrlich, Money Boy, was hast du gedacht? Du wolltest ein Feature? Hier hast du dein Feature. Ich denke, ich hab jedem Menschen, der dich schon mal deinen Swag aufdrehen gesehen oder gehört hat, einen unglaublichen Gefallen getan hiermit. Du hast Swag wie Keck, du Lutscher. Du infizierst Leute mit Augen- und Ohrenkrebs. Mehr ist das nicht, ja, gelb. Hörst du, wie ich rappe, du Idiot? Das ist Swag. Flow, Technik, Skills. Guck dir was ab. Oder lass es am besten sein, du Trottel. Verschon die Menschheit. Wir haben gelacht. Schön und gut, aber reicht langsam mit dir, du Vollidiot. Es hat sich ausgeswaggt. Und all die Leute, die mir jetzt kommen mit das war aber eine scheiß Aktion. Und du hast deine Mutter gedisst und so. Euch fick ich auch noch, ihr Moneyboys hier. Hab mal ein bisschen Humor. Ist alles doch nur Spaß, Boy. Casey Rebel, Ruhrpott 45. Derdo, Derdo, mein Album kommt. 2011 ist mein. Yeah!